Geh mal beiseite, wer will hier was lernen mit mir? Yalla! Hol mir dein Cousin, ich wollte dein Duell, doch fünf steht die Kugel, schutte! Schutte, schutte, pure, coole, janische Ware. Kristall-Junkies warten auf Nase oder auf die nächste Ampulle. Das Geld, was wir machen, ist haram, der Magen ist leer und die Noten der Heimat zu groß. Kilos der Wagen, 10 Jahre Schwerhase, nach einem Zug spielst du Pilot. Steuerfrei aus dem Ghetto, rein in den Brabus, Kante auf Anabol, machen auf Rambo am Telefon. Doch trauen sich die Schreien in den Bezirk, wo ich wohne. Geh mal beiseite, jetzt geh mal beiseite, die Augen sind rot von dem Blatt. Geh mal beiseite, jetzt geh mal beiseite, geh hol mir dein Cousin, du spast, hol mir dein Cousin. Geh hol mir dein Cousin, sie zittern vor Angst, denn sehen sie die 9mm, ist jeder auf einmal korrekt und keiner mehr krass. Easy Biz, Gramm, N, 9 Millimet, Sella, W, Messer ziehen, Richtung Paradies. Paradies, Paradies, Paradies, Paradies. Frontkick, bist du bis der Kampf und Fick. Geh und hol mir dein Cousin. Sag, mit wem willst du Krieg? Am Telefon rumschreien und so, aber warte auf den Tag, wo wir beide uns sehen. Ich schick dich schlafen ab, Baby, mit Combo auf Leber und Hacken auf Schnitte. Dachtest du wirklich, du Bastard, Chips Welle und ich werd dir einfach vergeben? Nee, nee, nee, nee. In der Hood herrschen andere Regeln. Bra, dude, nerf my will. Dude, nerf my will. Geh mal zurück in dein Dorf, deine Lügen kannst du Kindern erzählen.